Stadt. Auf dem Henkersplatz standen 73 Mann. Und der Henker schrie alle auf die Knie, mit dem Käpt'n fang ich an. Man bezichtigt sie der Piraterie, der Gerechtigkeit zum Heil. Werden alle samt vom Gericht verdammt zum Tod durch dieses Beil. Er war der Lickedaler, Lickedaler. Von der Beute bekam ein jeder des Herren Freunde. Als sein Hals schon grad auf dem Richtblock lag, hob das Haupt er nochmal an, sah sich um und sprach, wenn ich gleich danach mir noch eines wünschen kann. Alle Männer hier, die ich noch passier, werden vor dem Tod bewahrt. Und dann fiel sein Kopf, doch er trug ihn noch bis zum elften Kamerad. Er war der Lickedaler, Lickedaler. Von der Beute bekam ein jeder des Herren Freunde. Von der Bahn.